Dann kommen wir zu dem versprochenen Bonustrack. In diesem Abschnitt geht es vertiefend um wichtige Grundlagen aus dem Bereich Kommunikation und Psychologie, die für Ihren Verhandlungserfolg wichtig sind. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann finden Sie zu den verschiedenen Themen weitere Audioseminare auf www.audioseminar24.de. Gehen wir die Themen, die wir in kurz schon mal hatten, nochmal ausführlich durch. Wahrnehmung. Sie erinnern sich? Ich hatte Sie gefragt, wie fühlt sich eigentlich gerade Ihr Nacken an? Und spüren Sie die Luft, die Sie ein- und ausatmen? Genau, jetzt war Ihre Aufmerksamkeit wieder da. Und Sie nehmen diese Informationen wahr. Sie sind jedoch immer da. In jeder Sekunde strömen 2 bis 4 Milliarden Bits Informationen auf unser Gehirn ein. Die sind zum einen alle Informationen aus dem Körper, die meistens und zum Glück völlig unbewusst bleiben. Und zum anderen alle Informationen, die über unsere 5 Sinne von außen aufgenommen werden. Wie die Informationen aus dem Körper, werden auch die Informationen von außerhalb in hohem Maße selektiert und bearbeitet, da wir sonst hoffnungslos überfordert wären. Das können Sie sich so vorstellen. Alle Informationen landen in großen Eingangspostkörben, die nebeneinander auf einem Tisch stehen. Für jeden Sinn, also Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken, gibt es einen Postkorb. Das ist das Ultrakurzzeitgedächtnis. Dort bleiben die Informationen zwischen 1/2 und 2 Sekunden lang. Ein großer Teil aller Informationen wird dort sofort gelöscht, weil unsere Aufmerksamkeit aktuell nicht darauf zielt. Diese Informationen haben also nicht den Hauch einer Chance, uns bewusst zu werden. Und die Informationen, die nicht sofort gelöscht werden, werden auf dem weiteren Weg verzerrt. Größer, kleiner, schneller, langsamer. Oder generalisiert, nach dem Motto, immer lässt du. Auf dem Weg ins Arbeitsgedächtnis, das hieß früher auch Kurzzeitgedächtnis, werden die Informationen durch weitere Filter geleitet, in denen sie hängen bleiben oder eingefärbt werden. Im Arbeitsgedächtnis wird dann mit dem Langzeitgedächtnis abgeglichen. Gibt es eine solche Information schon? Gibt es Erfahrungen mit solchen Situationen? Dabei kommen Ihre Einstellungen, Werte und Glaubenssätze ins Spiel. Dazu Sprache, auch Fremdsprache, Dialekt und Fachsprache und die sogenannten Metaprogramme. Das sind erlernte Denkmuster, die unser Verhalten prägen. Ein recht bekanntes handelt von Motivation. Hinzu oder weg von? Als Mensch mit Hinzu-Motivation lasse ich eher Informationen durch, die ein Ziel und eine Belohnung enthalten. Als weg von reagiere ich eher auf Informationen über den jetzigen Zustand und ob darin eine Bedrohung enthalten ist. Am Ende des ganzen Prozesses bleiben ca. 2000 Bits. Von allen Informationen kommt also nur 1 von 1 Million durch. Das ist das, was wir bewusst für wahrnehmen. All diese Filter entstehen im Laufe unseres Lebens und verfestigen sich, genau wie unsere Strategien. Ob und wie wir Informationen weiterbearbeiten, hängt also ganz entscheidend von unseren Erfahrungen, Erinnerungen, von Zeit und Ort und von unserer Verfassung und unseren Fähigkeiten ab. Es ist doch so, die gleiche Situation kann nachts auf einem dunklen Parkplatz eine ganz andere Bedeutung haben als tagsüber, wenn es hell erleuchtet ist. Wenn Sie gesundheitlich angeschlagen sind, nehmen Sie anders wahr, als wenn Sie gesund und fröhlich sind. Und als Schwergewichtsboxer wiederum haben Sie eine andere Wahrnehmung für Gefahr als ein untrainiertes Leichtgewicht. Wahrnehmung und Kommunikation. Wenn wir, zum Beispiel in einer Verhandlung, mit anderen Menschen zusammen sind, senden und empfangen wir ständig Botschaften. Das heißt, wir kommunizieren mit unserer Umgebung. Als Sender kann ich mir dabei nie sicher sein, welche Teile meiner Nachricht bei meinem Gesprächspartner tatsächlich als bewusste Wahrnehmung ankommen und wie diese dann bewertet werden und was sie auslösen. Jedoch können auch Botschaften, die unser Gesprächspartner gar nicht bewusst wahrnimmt, etwas auslösen. Diese Wechselwirkung unbewusster Reaktionen macht einen großen Teil zwischenmenschlicher Kommunikation aus. Gerade der erste Eindruck und die Wirkung von Rapport erklären sich aus diesen unbewussten Resonanzen. Es gilt daher, Verantwortung dafür zu übernehmen, was man sendet. Nochmal das Beispiel von vorne. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Paketbote klingelt an Ihrer Tür und überreicht Ihnen ein großes Paket. Der Absender ist ein Freund, mit dem Sie länger keinen Kontakt hatten. Sie wundern sich, öffnen aber voller Vorfreude das Paket. Wer trägt die Verantwortung für den Inhalt des Paketes? Die große Herausforderung ist, das Kommunikationspaket so zu packen, dass der Empfänger genau das entnimmt, wahrnimmt, was ich beabsichtige. In Verhandlungen, insbesondere wenn wir unter Stress stehen, passieren zwei Dinge gleichzeitig. Wir senden häufiger Signale, die zur Fehldeutung taugen, und wir achten vermehrt auf Signale, die unseren Stress verstärken. Das bedeutet, unsere Wahrnehmung verändert sich, weil sich unsere Aufmerksamkeit verändert. Und wir beeinflussen auch die Wahrnehmung unseres Gesprächspartners. Zusammenfassend lässt sich dieser Abschnitt in zwei Kernaussagen zur Kommunikation, die auf den Kommunikationsforscher Paul A. Watzlawick zurückgehen. Man kann nicht nicht kommunizieren und wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht.